الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، heute machen wir das Thema über die Jinn. Al-Jinn. Wir werden einige Eigenschaften von ihnen erwähnen und wir fangen mit der sprachlichen Bedeutung an sozusagen. Also Al-Jinn, sprachlich vom Verb Jannah. Welches El Ichtifa bedeutet. Was bedeutet El Ichtifa? Das bedeutet etwas Verstecktes. Also ist gleich etwas Verstecktes. So. Genau wie Jannah, das Paradies, das ist für uns auch nicht sehbar. Genau wie Jahannam. Jahannam setzt sich auch aus Jim und Nun zusammen. Oder auch El Istitar. Und das bedeutet so viel wie versteckt, schon mal verdeckt. Warum? Wir sehen die Djinn nicht, aber sie sehen uns. Die Djinn sehen uns, aber wir sehen die Djinn nicht. Und die Djinn sind sie leben auch. Yani, und sie sind auch Mukallifun. Wir werden jetzt 16 ihre Eigenschaften erwähnen und wir fangen beim ersten an. Die erste Eigenschaft ist von ihnen, dass sie Makhlukat sind. Das heißt Schöpfung. Sie sind auch Geschöpfe, erschaffen von Allah, an die man auch glauben muss. Und der Beweis ist die Aussage Allahs, Sura 55, Vers 15. Allah sagt, und er hat die Djinn aus einer rauchlosen Feuerflamme erschaffen. Und er hat die Djinn aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen. Er, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist El Ghaibiyya. Das heißt verborgen für die Menschen. So. Der Mensch sieht sie nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 7, Vers 27: Gewiss, er sieht euch, also Iblis, er und sein Stamm, also die Djinn, von wo ihr sie nicht seht. Von wo ihr sie nicht seht. Iblis ist auch einer von den Djinn. Allah sagt, kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih. Und er war von den Jinn, yani Iblis. Und der Stamm von Iblis, also die Jinn. Hier sagt Allah, gewiss, er sieht euch, er und sein Stamm, von wo ihr Menschen, ihr sie nicht seht. Die nächste Eigenschaft von ihnen ist, dass sie aus Feuer erschaffen sind. Und diese Eier haben wir bereits erwähnt. Allah sagt, und er hat die Djinn aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen. So. Die nächste Eigenschaft. Sie sind Geschöpfe der Erde. Geschöpfe der Erde. Yani, also keine Himmelsbewohner. Die Djinn sind Geschöpfe der Erde, sie leben auf der Erde. Natürlich können manche von ihnen, sind natürlich mächtiger wie die Menschen, aber trotzdem sind das Erdenbewohner. Allah sagt in Surah 55, Vers 33, O ihr Gesellschaft der Djinn und der Menschen, wenn ihr aus den Bezirken der Himmel und der Erde hinausdringen könnt, so dringt doch hinaus. Ihr werdet nicht herausdringen, außer mit einer Ermächtigung. Ihr werdet nicht herausdringen, außer mit einer Ermächtigung. So, die nächste Eigenschaft von ihnen ist, dass sie Diener Allah sind. So. Damit meine ich, dass sie auch für ihre Taten belohnt werden und dass sie für ihre Taten, also für ihre guten Taten werden sie belohnt und für ihre schlechten Taten werden sie bestraft. Genauso wie die Menschen. Die Menschen und die Djinn sind die Mukallifun, die sogenannten Mukallifun, diejenigen, die, denen Pflichten auferlegt ist. Und Allah sagt in Surah 72, Vers 14, das ist übrigens Surah al-Djinn, Allah hat auch eine Surah nach ihnen benannt, und unter uns, also ein Djinn redet oder eine Gruppe redet, Allah. Und unter uns sind Gottergebene, yani Muslime, und unter uns sind vom rechten Weg Abgeschwiffene oder Abschweifende. Was nun jemanden angeht, der sich Allah ergeben hat, so bemüht er sich um mehr Besonnenheit. So. Die nächste Eigenschaft von ihnen. Die nächste Eigenschaft von ihnen ist, sie existierten vor den Menschen. Allah schuf die Djinn, bevor er die Menschen geschaffen hat. Er sagt in Surah 21, Vers 26 bis 27, wir haben ja den Menschen aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm erschaffen. Und die Djinn haben wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen. So. Der nächste Punkt ist, Familie, Stämme und Kinder. Die Dschinn haben auch Familie, Stämme und auch sie haben Kinder. Allah sagt in Surah 18, Vers 50. Und als sie zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Dschinn. So frevelte er gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr euch denn ihn und seine Nachkommenschaft, die Nachkommenschaft von Iblis, yani, zu Schutzherren anstatt meiner nehmen, wo sie euch doch Feind sind? Ein schlimmer Tausch für die Ungerechten. So. Der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist, sie müssen auch Koran und Sunna folgen. Also der Scharia von Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Die Dschinn sind auch an diese Beweisquellen gebunden, an denen wir Menschen gebunden sind. Allah sagt in Surah 17, Vers 88. Sag, wenn sich die Menschen und die Dschinn zusammentäten, um etwas beizubringen, was diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen bei, auch wenn sie einander Beistand leisten würden. Allah spricht hier die Menschen und Dschinn hier an und er fordert sie heraus, den Koran etwas Gleiches wie den Koran zu bringen, wenn sie es könnte. Also wir haben beide angesprochen. So, nächste Eigenschaft. Sie werden auch Yawm al-Qiyamah versammelt. Die Dschinn werden auch Yawm al-Qiyamah wie die Menschen versammelt und sie werden zur Rechenschaft für ihre Taten gezogen. Allah sagt in Surah 61, Vers 28. Achso, 128, verzeihung. Nummer 6, Vers 128. So. Und an dem Tag, da er sie alle versammelt, wird er sagen, O Gesellschaft der Dschinn. Und an dem Tag, da er sie alle versammelt, wird er sagen, O Gesellschaft der Dschinn. Ich habe das ist nur ein Abschnitt der Reihe. Na. 10. Punkt. mächtig. Die Djinn sind mächtig. Allah sagt in Surah 34, Vers 13. Surah 34, Vers 13. Sie, also die Djinn, machten ihn, Suleiman a.s., was er wollte, an Gebetsräumen, Bildwerken, Schüssen wie Wasserbecken und feststehenden Kesseln. Verrichtet ihr, Sippe Dawuds, eure Arbeit in Dankbarkeit, denn nur wenige von meinen Dienern sind wirklich dankbar. Der 11. Punkt. Empfangen und Versenden von Nachrichten. Sura 67, Vers 5. Wo Allah sagt, also die Djinn sagen, Al-Djinn sagte, wir haben ja den untersten Himmel, nein, Allah sagt das, wir haben ja den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und haben sie zu Wurfgeschoss gegen die Satane gemacht. Und bereitet haben wir für sie die Strafe der Feuerglut. Also die Djinn, aber bei den Djinn haben wir erwähnt, dass auch Mukallifun. Also es gibt Leute unter ihnen, die sind Muslime. Es gibt unter den Djinn welche, die sind rechtschaffene Muslime. Es gibt unter den Djinn auch Kuffar, wie bei uns Menschen. Unter uns Menschen gibt es Muslime, unter uns Menschen gibt es auch Kuffar. Und unter den Menschen gibt es auch Shayatin und unter den Djinn gibt es auch Shayatin. Und die Shayatin, der Djinn, pflegten die Gespräche der Engel im ersten Himmel zu belauschen. Also sie waren so ein, sie haben sich so, soweit sie hoch konnten, emporgehoben, falls ich das so sagen kann, und haben die Gespräche der Engel belauscht, was für einen Befehl sie bekommen haben. Und zur Zeit Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Surah 72, Vers 8 bis 9, sagt der Djinn, und wir haben den Himmel abgetastet, aber festgestellt, dass er mit strengen Wächtern und Leuchtkörpern gefällt worden ist. Und wir pflegten ja an Stellen von ihnen Sitze zum Abhören einzunehmen. Wer aber jetzt abhört, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Also als der Koran herabgesandt wurde, hat Allah diesen Himmel, wie man diese Eier versteht oder liest, mit strengen Wächtern bewacht, so dass die Djinn gar nichts mehr hören konnten. Die Djinn konnte da keine Nachricht mehr empfangen oder belauschen. Na, wir kommen zum 12. Punkt. Essen und Trinken. So. Jetzt erwähne ich einen Hadith. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, mach kein Istinja mit Knochen, also Istinja ist diese Reinigung, Istinja ist die Reinigung nach dem Geschäft, ja. Mach kein Istinja mit Knochen oder dem Ausgang der Tiere. Also Ausgang ist das, ich sag mal, das große Geschäft der Tiere. Denn dies sind von den Nahrungsmitteln eurer Brüder, den Djinn. Dieser Hadith ist im Muslim und Tirmidhi. Ich lese sie nochmal vor. Abdullah ibn Mas'ud überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Mach kein Istinja mit Knochen oder dem Ausgang der Tiere. Denn dies sind von den Nahrungsmitteln eurer Brüder, den Djinn. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Zehnter Punkt ist sie können andere Gestalten annehmen. Die Djinn können andere Gestalten annehmen. Es gibt einen Hadith, der ist bei Tirmidhi überliefert. Der Hadith bei Tirmidhi überliefert, wo dies sagt, sie können jegliche Gestalt annehmen, die Allah ihnen erlaubt. Sie können jegliche Gestalt annehmen, die Allah ihnen erlaubt. So, 14. Punkt. Was sie den Menschen antun können, ist beschränkt vor allem jene mit Taqwa. So. Diejenigen, die Taqwa haben, Allah, die sind besonders geschützt, ja, ne? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt in Surah 15, Vers 42, er sagt das zu Iblis, zu Shaitan: Gewiss, über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir von den Verirrten folgt. So. Zum Beispiel, wenn du Sahir, Zauberer bist oder Magier oder werden willst, musst du den Kufr bzw. den Schirk begehen. Dann ist er, dieser Shaitan von den Djinn, dein Meister sozusagen. Ansonsten kann er dir nur einflüstern. Und die Shayatin von den Menschen kommt zu dir zum Beispiel und er sagen, bete den Toten an und das, das ist eine gute Sache, die Shayatin von den Menschen. Und Allah sagt in Surah 7, Vers 200, also wenn diese Waswas, diese Einflüsse kommen, und wenn dich von Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Schutz bei Allah. Denn er ist ja allhörend und allwissend. Und Shaitan, Iblis, ist ja auch einer der Djinn. Und man muss wissen, nichts kann einen treffen, außer mit Allahs Erlaubnis. Wenn Allah erlaubt, dass einem etwas trifft, dann gibt es keinen Menschen, der es von einem abwenden kann. Oder wenn Allah es verbietet, dass dir was passiert, dann kann dir niemand etwas zufügen an Schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und Surah 14, Vers 22. Und der Shaitan sagt, oder Satan sagt: Und ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch gerufen habe und ihr auf mich gehört habt. So. Der 15. Punkt. Kommunikationsfähigkeit, das heißt untereinander, Kommunikationsfähigkeit untereinander, das heißt, sie können untereinander sich unterhalten und so weiter. Und mit den Menschen. Und mit den Menschen. Und die Djinn reden auch nicht mit den Menschen. Die Djinn reden eigentlich nicht mit den Menschen, außer normalerweise, wenn sie einen Pakt miteinander geschlossen haben. Dass zum Beispiel ein Magier macht Kufur und so weiter, und dann geht er zu einem Djinn und nimmt sich einen Djinn, damit dieser Djinn für ihn den Zauber ausführt und so weiter. Ja. Aber dieser Mann, dieser Magier ist ein Käfer und dieser Djinn ist auch ein Käfer. Okay? Das muss man ja im Kopf behalten. Sura 72, Vers 6. Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Djinn, doch machten sie so, mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. So. Wir kommen zum letzter Punkt. Wissen der Djinn ist begrenzt. Also kein Ilm al-Ghayb. Kein Ilm al-Ghayb. In Sura 34, Vers 14. Und als wir für ihn Suleiman a.s. den Tod bestimmt hatten, wies sie auf sein Ableben nur, also wies sie, die Djinn, auf sein Ableben nur das Tier der Erde hin, das seinen Stab fraß. Als er dann niederstürzte, wurde den Djinn klar, dass sie, wenn sie das Verborgene gewusst, nicht weiter in der Schmach von Strafe verweilt hätten. Okay? Also Suleiman a.s. Er hatte ja Kontrolle über die Djinn. Und die Djinn pflegten für ihn zu arbeiten. Weil Allah ihm diese Kontrolle über die Djinn und so weiter gegeben hat. Und Suleiman a.s. starb, während er an seinen Stab angelehnt war. Also im Stehen. Wallahu alam, im Stehen war das. Und der Wurm fraß von unten seinen Stock auf. Aber er blieb tot in dieser Position für einige Zeit lang. Aber die Djinn arbeiteten trotzdem hart. Wenn sie wirklich das verborgene Wissen gehabt hätten, dann hätten die jetzt schon längst aufgehört zu arbeiten, als er gestorben ist. Aber sie arbeiteten weiter, obwohl Suleiman a.s. tot war, aber er sah noch sozusagen lebendig aus, weil er gegen seinen Stab im Stehen gelehnt war. Und als der Wurm dann so viel gefressen hatte vom Stab, dass er dann umgekippt ist, haben dann erst die Djinn begriffen, dass er tot ist. Und das ist der Beweis dafür, dass sie kein Ilm al-Ghayb haben, dass sie kein Wissen haben über das Verborgene. Sowieso Allah sagt, قُلْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَى اللَّهِ. Also wenn ich mich falsch erinnere, diese Eier, sprich, das Wissen über das Verborgene hat weder wer im Himmel noch auf Erden ist. Na'am. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu alayk. Wa akhiru da'wana. Inna alhamdulillahi rabbil alamin.